İçen. Schönen guten Abend. Danke. Mein Name ist Köklü Kaya. Ich bin der Diensthabende als auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen das Patientengespräch durchführen, wenn Sie damit einverstanden sind. Sind Sie? Ja, klar. Dankeschön. Kurz zum Ablauf, ich werde Ihnen jetzt ein paar allgemeine Fragen stellen. Dann können wir zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben, melden Sie sich dabei mir. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Nicole Meyer. Nicole mit am Ende LE, Maya mit Ja, und in der A Mitte Umlaut, C. Und in der Mitte C. mit C und Maya mit Umlaut A. AI, mit A. AI. Okay. Frau Maya, ja? Wie alt sind Sie, Frau Maya, und wann genau sind Sie geboren? Ich bin noch 57 Jahre alt. Ich bin geboren am 5.7.65. 65. Okay, das freut mich, danke. Und wie viel wiegen Sie zurzeit und wie groß sind Sie, Frau Meier? Ja, ich bin 1,63 und ich wiege 71 Kilo. 71 Kilo. Okay, ich verstehe. Vielen Dank für die Informationen. Was führt Sie zu uns, Frau Meier? Was kann ich für Sie tun? Ja, also ich habe so heftige Bauchschmerzen. Und zwar, ja, das hat eigentlich schon vor einer Weile angefangen, aber jetzt ist mir so sehr schlecht. Und gestern habe ich dann war ich sehr erschrocken. Da habe ich gesehen, dass ich so blutigen Stuhl hatte. Und auch dann später am Abend hatte ich so ganz dunklen Stuhl. Auch heute Morgen, da habe ich gedacht, also das ist mir jetzt doch ein bisschen unheimlich. Da gehe ich doch mal eben schnell hier in die Klinik. Okay, vielen Dank. Sie haben sehr gut gemacht, hier um zur Klinik zu kommen. Das könnte es notwendig sein. Und ja, seit gestern Abend, Sie haben gesagt, eine Schmerzen haben. Und Nein, wo? die Schmerzen habe ich schon seit Wochen, wissen Sie? Seit Die Schmerzen. Wochen, das ist aber ein bisschen klein, und aber seit gestern immer diese Schmerzen schlimmer geworden, richtig? Ja, die sind schon länger, die sind schon länger eigentlich immer schlimmer geworden, aber jetzt gestern ging es dann gar nicht mehr. Und jetzt sind die wirklich heftig und die sind so im Oberbauch, diese Schmerzen. Und mir ist jetzt so schlecht und Okay. Könnte sie mir sagen, wo die Schmerzen am stärksten sind? In ganz Mitte Oberbauch, rechte Seite oder linke Seite? Also boah, ich würde sagen, in der Mitte vom Mitte. Oberbauch. Okay, Ja, okay. ja. Okay. Und zwar sind die Schmerzen eigentlich besonders immer nach dem Essen. Oh, nach dem Essen. Ja, ich verstehe. Okay. Ja, haben Sie Und Blutschmerzen? jetzt mag ich schon gar nichts mehr essen. Ne? Wenn man sofort weiß, es tut sofort weh hinterher, dann isst man immer nur so ein kleines Häppchen mal, aber Verstehe ja, Sie. ich habe jetzt also gar keinen Ich Appetit. kann ganz verstehe Sie. Und haben Sie Brustschmerzen oder enge Gefühle, oder haben Sie das Gefühl, als ob jemand auf Ihrer Brust sitzen würde, eine Beklemmung? Nein, sowas habe ich nicht. Nein, nein. Nein, das sind richtig heftige, heftige, starke Bauchschmerzen. Ja, ich verstehe Sie. Haben Sie Atemnot oder Husten bemerkt? Nein. Okay. Jetzt würde gerne ich über dieses Schmerzen etwas fragen. Wie stark die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht, 10 eher sehr starke Schmerzen entspricht? Es könnte sein 8 oder 9. Ja, also es hat natürlich langsam angefangen, aber jetzt sind die Schmerzen zum Teil wirklich so stark, würde ich schon sagen, also bis zu 8. Acht, okay, verstehe Sie. Ja, das ist ein starkes Schmerzen, aber ich darf nicht Ihnen ein Schmerzmittel geben zurzeit, weil ist das möglich, ist es sehr wichtig, bevor ich Ihre körperliche Untersuchung mache. Nach der Untersuchung werde ich Sie ein Schmerzmittel anbieten, okay? Vielen Dank. Und strahlen die Schmerzen in einer anderen Körperregion aus, zum Beispiel in der unteren Na, eigentlich sind Bauchbereich? die so ziemlich hier oben auf den oberen Bauchteil so konzentriert. Ich verstehe. Könnten Sie die Schmerzen etwas genauer beschreiben? Sind die Schmerzen eher dumpf drückend, Ja, tief drückend? es drückt ganz stark, ja. Ich verstehe. Haben Sie Übelkeit, Frau Meier? Müssten Sie sich Ja, sagte ich ja, übergeben? das ist mir ganz schlecht. Ich habe mich zwar nicht übergeben müssen, aber mir ist unheimlich schlecht, ja. aber mussten sie sich nicht übergeben. Das. Nein. Ja, jetzt können wir zu unserem aktuellen Thema gehen. Sie haben gesagt, in Ihrem Stuhl haben Sie Blut bemerkt, aber im Laufe der Zeit ist dieses Blut etwas dunkler geworden und Ihre Nee, Stuhl. das Blut nicht. Also einmal habe ich Blut richtig gesehen und dann gestern Abend spät und auch heute Morgen war der Stuhlgang eben so ganz dunkel. Ganz dunkel, wie ein Teer, können wir sagen. Ja, so ganz schwarz, schwarz-dunkel, ja. Ich verstehe Sie. Haben Sie Probleme mit dem Wasserlassen? Haben Sie solche Beschwerden? Eigentlich habe ich da keine Beschwerden, nein. Okay, verstehe Sie. Ja, Sie haben gesagt, dass die Schmerzen verbinden seit vielen Seiten mit dem Essen. Haben Sie etwas Ja. Besonderes bemerkt, mit scharfes Essen oder gewürziges oder Nee, salziges? eigentlich ist es fast nach allem Essen. Oh, nach einem Essen. Haben Sie Fieber gemessen oder mussten Sie sich Habe ich nicht gemessen, aber doch ich fiebrig fühle ich mich eigentlich nicht. Schlafen Sie gut, Frau Mayer? Haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen oder Ja, normalerweise kann ich eigentlich ganz gut schlafen, aber jetzt heute Nacht, weil mir so schlecht war und ich Bauchschmerzen hatte, habe ich natürlich nicht gut geschlafen. Naja, ich verstehe Sie ganz gut. Kein Problem. Okay. Haben Sie Nachtschweiß bemerkt oder in der letzten Zeit haben Sie an Gewicht verloren? Ja, Gewicht habe ich tatsächlich abgenommen. War ich ja nicht unglücklich drüber, ne? Ich habe 2 Kilo abgenommen in den letzten 2 Wochen. In den 2 Wochen 2 Kilogramm. Ja, ich verstehe. Aber nächtlicher Schwitzen haben Sie keine. Nee, das ist mir nicht aufgefallen, nein. Was ich wohl habe, dass ich manchmal so Sodbrennen habe, ne? Dass Sodbrennen. ich dann nachts aufstoßen muss und das ist so ein bisschen unangenehm. Ja, ich verstehe Sie. Das war mein Thema. Ich werde Sie diese Fragen stellen. Und brauchen Sie mehrere Kisten zum Schlafen wegen dieses Sodbrennen bei der Nacht zum Beispiel? Na, bisher bin ich mit einem dicken Kissen ausgekommen. Okay. Anstoßen. Okay. Ja, jetzt möchte ich gerne eine kleine Zusammenfassung machen, Frau Mayer. Sie haben seit vielen Wochen eine komische Gefühl und Schmerzen in Ihrem Oberbauch, aber seit gestern Abend haben Sie sehr starke Schmerzen und Sie mussten drei oder mehrmals Ihren Stuhl Sie haben einen blutigen Stuhl bemerkt und auch im Laufe der Zeit dieser Stuhl immer dunkler geworden und jetzt ist es ganz schwarz. Und Sie haben Übelkeit, aber mussten Sie sich nicht übergeben. Ich glaube, das war alles. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie mich Na, ich korrigiert? glaube, das sind schon die wichtigsten Sachen, ja. Okay, jetzt würde ich gerne nach Ihrer Vorgeschichte fragen, Frau Mayer. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Blutzuckerkrankheit oder Magengeschwür? Ja, was ich habe, was natürlich alle haben in meinem Alter, ich habe ein bisschen hohen Blutdruck und das Cholesterin ist auch ein bisschen erhöht. Seit wann haben Sie diese Blutdruckstörung Ja, das ist jetzt so 9 Jahre her, dass man das festgestellt hat. und sehen Sie regelmäßig, messen Sie Ja, ich gehe regelmäßig? da schon zum Arzt, ne? Ja. Richtig, ja, sehr gut. Sie haben gut gemacht. Nehmen Sie dagegen eine bestimmte Medikamente? Ich meine dagegen Ja, diese. ich nehm da was ein, aber Augenblick, wie das heißt, das fällt mir jetzt nicht ein. Ich weiß das eine wegen des Cholesterins, das heißt ein Was Statin. Statin? Ach ja, Statin ist der ja. Und das andere ist also irgendwas, was den Blutdruck senkt, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Okay, nehmen wir mal. Haben Sie eine Medikamentenliste dabei? Werde ich. Nein, die habe ich Okay. natürlich jetzt in der Eile zu Hause liegen lassen. Okay. Könnten Sie mir Ihren Namen von Hausarzt Ja, verraten? das ist Dr. Möllers. Oh, vielen Dank. Ja, ich werde mit Dr. Müller diese Kontakt nehmen. Und außer diese zwei Medikamente nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich eine andere Medikamente zum Schlafen oder Naja, Ihre also ich habe noch eine Sache, die mich eigentlich schon ja fast mein Leben lang begleitet. Ich habe eine Schuppenflechte und Oh. da muss ich manchmal Kortisonsalbe halt benutzen, ne? Und Diese Attacke sind nicht so häufig, ja, bei der Schuppenflechte. nein, das ist nicht so oft, aber Ja, ja, ich ich musste verstehe. halt ein bisschen gucken danach, ne? Das ist diese Und Medikamente wie ein Creme oder ich habe ja, genau, akustisch. das ist eine Kortisoncreme, genau. Vielen Dank für die Informationen. Ja, Frau Maya, sind bei Ihnen Allergien bekannt? Eigentlich nur braunes Pflaster, was anderes wüsste ich jetzt nicht. Wie reagieren Sie darauf? Naja, da gibt es so kleine Pickelchen und es juckt und ja. Oh, ich verstehe. Und jetzt würde ich gerne nach Ihren Lebensgewohnheiten fragen, Frau Maya. Brauchen Sie? Ja, also ja, ich rauche schon, ja. Also Ja. so kein ganzes Päckchen am Tag, aber Mhm, 15 ungefähr Zigaretten am Tag rauche ich wohl. 15 Jahre, sehr viel. Seit wann rauchen Sie, Frau Meier? Na, ich habe erst mit 30 sowas angefangen, also noch nicht so 30. lange. Oh, es gibt ungefähr 25 Jahre oder Ja, 27 Jahre. sowas in dem, ja. Das ist zu viel, Frau Meier. Ich empfehle Ihnen ein bisschen reduzieren. Ich empfehle Ihnen auch hier in unserem Station Klinikum gibt es eine Beratungsstelle für die Ah, jetzt will ich mich ja. erstmal um meinen Bauch kümmern. Ja, okay. Wir werden diese Stoffe nach dem Gespräch in Ruhe sprechen. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja, also ich trinke abends mal ein Bier zum Abendbrot. Ja, Ja. im Sommer mehr als jetzt im Winter. Abends trinke ich mal, also im Winter trinke ich mal ein Glas Wein, aber also ja, nicht viel. Ja, ich verstehe das ganz gut. Ja, jetzt würde gerne ich nach Ihrer Familiengeschichte fragen. Leben Ihre Eltern noch, Frau Meier? Mein Vater ist verstorben, aber meine Mutter, die Nice. lebt noch, ja. Ja, es tut mir leid, wo angestaubt ist er gestorben, Er können hatte einen Sie sagen? Verkehrsunfall. Er hatte einen Oh. Verkehrsunfall und ist an den Folgen dann verstorben. Okay, wann war das? Ja, Oh, diese. schon lange her. Oh, okay, ich verstehe Sie. Das war sehr schlecht auszuhalten. Ja, ist unfall. Und bei Ihrer Mutter? Da gibt es Ja, einen also, anderen. ja, die hat jetzt, eigentlich war die immer ganz gut beieinander, aber jetzt hat sie ein offenes Bein. Meine, jetzt ist sie auch schon sehr alt, aber da sagt man so, sie hat vielleicht so eine Verschlusskrankheit im Bein Ja, und das weiß ich. Das ist eine arterielle, ja, wie ich gesagt habe, Hauptschlagader-Probleme. Weil deswegen, okay. Sind Sie gut behandelt bei der medikamentös oder ja, sie wird irgendwie? jetzt behandelt und wir hoffen, dass es also wieder Ich besser wird, hoffe so. dass die Wunden Ja, wieder ich hoffe zugehen. so. Wenn Sie Probleme haben, können Sie zum Wohl in unserem Klinikum mit Ihrer Mutter zu kommen, ja? Was machen Sie beruflich, Frau Meier? Ich bin Buchhändlerin. Buchhaltner, ja. Buchhändlerin. Händler, ja, ich meinte das Buchhandler, das ist eine mit diese Recherchierung und Steuerberater. Nee, nee, das ist Buchhaltung. Nee, Oh, ich bin Buchhändlerin. Ich okay. verkaufe Bücher. Ja, ich bin ein ausländischer Arzt, so, ja, Deutsch ist ein bisschen schwer für mich, aber jetzt ich verstehe. Okay, haben Sie Stress bei der Arbeit? Nö, eigentlich zurzeit nicht. Wir hatten ein bisschen Stress zur Corona-Zeit, aber jetzt geht es uns sehr gut. Ich verstehe ganz gut. Sind Sie verheiratet? Was ist Ihre Ich bin Familie? verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, das sind Stiefkinder, also die hat mein Mann mit in die Ehe gebracht. Ich verstehe, ja. Ja, das bedeutet, das ist Ihre zweiten Verheiraten, oder? Ah, Nein, ja. seine zweite Ehe. Ja. Seine zweite Ehe. Ich verstehe jetzt. Ihr Ehemann Genau. ist zweiten verheiratet. Okay. Ja, Frau Maya, ja, ich habe alle meine Fragen gestellt und ich bin fertig mit meinen Fragen. Jetzt würde gerne ich Sie über meine weitere Prozedere berichten. Ich werde Sie in erster Linie körperlich untersuchen. Ich meine Ihre Bauch abtasten und auch Ihre eine digitale Rektaluntersuchung durchführen müssen. Ich, ja, leider. Und dann nehme ich Ihnen Blut ab und dann einen Stuhlprobe von Ihnen bekommen und auch eine Sonographie Abdomen durchführen und Was ist dann eine Sonographie Abdomen? Ja, Bauchultraschall, ich meine, das ist Ah, die. die machen einen Ultraschall vom Bauch, Ja, okay. Ultraschall vom Bauch. Ich möchte, ja, das mache ich einen Fehler. Und dann mit alle Befunde vorliegen ist, können wir zu Ihrem Situation widersprechen. Okay, Haben Sie gut. Fragen an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Na, ich glaube, ich kann mir das. Ich muss jetzt also erstmal hier bleiben, ne? Ja, mindestens 2 oder 3 Stunden müssen Sie hier bleiben. Als erstes werde ich Sie von Ihnen einen Vitalparameter wie zum Beispiel Bluthochdruck und Herzrhythmus bestimmen. Dann ist es ja eine notwendige Situation. Sie müssen hier bei uns mindestens 3 Stunden bleiben. Okay, ja, dann weiß ich Bescheid. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe ein paar. Oh ja, jetzt geht's los, Herr Alici. Sie haben so flüssig gesprochen, vielleicht ich habe ganz alles nicht verfolgen. Wurden Sie schon mal operiert? Hat er nicht Ich, gefragt? das ist mein Hat er fehlendes nicht Thema. gefragt? Er hatte, sie hatte vor 6 Jahren hat sie eine Harnleiterschiene bekommen wegen Nierenstein. Vor 6 Jahren. Also Intervention. Ne? Können Sie wieder sagen, Harnleiter Schiene. Schiene? Okay. Eine Harnleiterschiene. Wegen diese Steine, oder? Ja. Ja. Aber Dr. Alici hat noch eine Frage. Ja, also sind Sie vollständig geimpft, ich meine, in Ihrer Kindheit und gegen Corona? Ja, stimmt, hat er auch nicht gefragt. Ja, gegen Corona bin ich natürlich geimpft. Ja, ich habe ja Kontakt, ne, bei der Arbeit und in der Kindheit. Also ich nehme an, dass ich da gut abgedeckt bin, ja. Noch was? Frau Meier, haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Okay, das war's. Und vielleicht Super, danke. noch eine fehlt. Hätten Sie in der letzten Zeit eine Reise gemacht, also Ah, Länderreise oder? na, keine Reisen. Zumindest nicht bekannt. Ist die Dankeschön. Operation komplikationslos verläuft? Die Operation ist komplikationslos verlaufen, ja. Ich bin. Sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen sie auch wieder weg? Zum Beispiel wellenförmig oder? Also sie sind besonders stark nach dem Essen und dann reduzieren sie sich wieder ein bisschen. Insofern gibt es also so ein bisschen Wellenbewegungen, ne? Wellen. Ähnliche Beschwerden haben Sie? Ob ich ähnliche Beschwerden früher schon gehabt Ja, habe? früher schon gehabt. Nein, eigentlich eher nicht, nein. Haben Sie gegen Schuppenflecken eine Medikamente eingenommen? Nee, Ja, eingenommen nicht, da habe ich nur äußerlich ja. Kortisonsalbe. Ja, okay. Seit einer Woche dagegen nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Ach so, gegen die Bauchschmerzen habe ich nichts Ja. eingenommen, nee. Ja. Haben Sie oft Herzrasen, Stolpern oder? Nee, mein Herz, glaube ich, ist total in Ordnung. Keine Probleme. Dankeschön, das ist. Linderung, haben Sie sich erinnern, dass die Schmerzen Linderung? Ach so, können Sie sich erinnern, ob irgendetwas Schmerzen gelindert hat, meinen Ja. Sie? Ja. Ist mir jetzt nicht so richtig auf. Die Schmerzen waren eigentlich die ganze Zeit jetzt immer, wurden immer heftiger. Und ja, Linderung wüsste ich jetzt nicht, was geholfen hätte. Dankeschön. Können wir erst das Gespräch anfangen? Ja, aber natürlich. Okay. Okay. Schönen guten Abend, Frau Oberärzt. Ärztin, ich habe gerade eine neue Patientin gesehen und möchte Ihnen vorstellen, haben Sie Zeit für mich? Ja, wen haben Sie denn gesehen? Ja, vielen Dank. Das ist, diese heißt Nicoles Meyer. Sie ist 57 Jahre alt und ist am 5. Juli 1965 geboren. Sie ist so seit 1,63 Meter groß und 71 Kilogramm schwer. Frau Meyer Ja, steht. zurzeit, sie wird ja nicht mehr wachsen, ne? Also sie ist 1,63 groß und wiegt zurzeit 71 Kilo. Ja, das ist. So sein ist für, Okay. ja, Ja, wie okay. können Alles klar. wir sagen, ja, mein Kopf ist ein bisschen Platz. Und Frau Meier stellte sich heute bei uns wegen seit gestern Abend bestehender, progredierender, drückender Schmerzen im Oberbauch vor. Sie gaben, dass sie seit gestern dreimal Melena gehabt habe. Und außerdem fügte sie hinzu, dass sie Inappetenz und auch Nausea habe. Sie erwähnte, ja, die Schmerzen würden auf einer Schmerzskala bei 8 ohne Ausstrahlung liegen. Und sie gaben, dass die Schmerzen nach dem Essen immer mehr verschlimmern würden. Und ja, Fragen nach Angina pectoris dyspnea und Probleme bei der Miktion wurden von den Patienten verneint. Und sie klagte über vielen Seiten so Pyrosis und auch Ruktus, saures Ausstoß und Sodbrennen. Und ja, ich würde für alle aktuelle Schmerzen diese sagen. Und ja, sie habe auch gesagt, dass sie innerhalb 2 Wochen von circa 2 Kilogramm an Gewicht verloren. Und ja, die andere Vegetativanamnese sind unauffällig. Die leide an an Vorerkrankungen leide sie an seit 9 Jahren arterieller Hypertonie, auch Hypercholesterin, Nämie, Demi? Cholesterin, ja, Sie haben recht. Gegen diese 2 Vorerkrankungen nehme sie Simvastatin, ich glaube 20 Milligramm, ich habe keinen, ja, diese nicht gefragt haben. Und auch wegen Psoriasis Cortisol Salbe ab und bei Bedarf und auch so. Außer sie diese 2 Medikamente nehme sie keine anderen Medikamente. Und Hat sie nicht auch hohen Blutdruck? hohen Blutdruck, ja, sie haben gesagt, aber ihre Medikamente ist nicht dabei. So, ich plane, um ihren Hausarzt zu sprechen und von ihnen eine Information bekommen. Ich glaube so. Zu bekommen. Ja, okay. Bekommen. Und wurde bei der Bei der Patientin wurde vor 6 Jahren wegen einer Harnleiterschiene Operation durchgeführt. Weiß es nicht. Und sie sei allergisch auf Braunpflaster und sie bekomme Pruritus und Vesikel dagegen. Tabakkonsum beträgt ungefähr circa 20 Packung pro Jahr. Sie rauche 15 Zigaretten pro Tag seit 27 Jahren. Sie trinke eine Flasche Bier pro Tag und ab und zu Wochenende ein Glaschen Wein. Und bei der Familienanamnese ergab sich Folgendes: Vater vor vielen Jahren bei einem Verkehrsunfall verstorben und Mutter hat per AV offenes Bein, aber ja, offenes Bein, ich würde sagen, ich habe nicht erinnert diesen Fachbegriff. Und Ulkus. Ulkus, ja, Sie haben recht. Ulkus, und sie sei Buchhändlerin, sie habe keinen Stress bei der Arbeit, sie sei verheiratet und habe 2 Kinder, ein Kinder, bitte, ein Sohn. Und ja, das war alles bei der Patientin. Und anamnestische Angaben deuten am ehesten auf einen unteren gastrointestinalblutung hin, als Unteren. Differentialdiagnose. Sie habe keine Emesis gehabt, deswegen aber diese Melena ja bezüglich der oberen gastrointestinalblutung, weil es könnte ein Hämatohäsia, wenn es daran gibt, Hämatohäsia sein. Sie haben recht, oberen Gastrointestinalblutung. Ja, als Was Differential. könnte es alternativ noch sein? Alternativ können sein ein Divertikulitis und auch unteren Gastrointestinalblutung und auch Colitis ulcerosa vielleicht. Ja, oder ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht, das ist ja Gastrointestinalblutung oder Ulcus du ja, sie hat, ich glaube, vielen Jahren Ulcus duodeni, weil die Schmerzen immer mehr nach dem Essen verstärkt. Aber jetzt gibt es eine Perforation dagegen vielleicht, Perforation, oder? Okay. Ich hatte jetzt noch an Ah, als okay. Differentialdiagnose hatte ich Ja, noch vielleicht an mein Kollege hat Magen-Darm-Karzinom gesagt, gedacht. es könnte ein bösartige Krankheiten wie ja Kolonkarzinoma. Aber ich denke das nicht, weil gibt es keine familiäre Belastung bei der Patientin und auch keine B-Symptomatik und auch Fast keine, ne? fast Sie hat zwar keine. keinen Nachtschweiß, aber sie hat Gewicht verloren. Ja. Aber im Magenkarzinom kann man eben nicht ausschließen, ne? Ja, Sie haben Das völlig könnte auch recht. noch was sein. Gut. Was machen Sie denn mit der Patientin jetzt? Ja, erst einmal eine körperliche Untersuchung, besonders digitale rektale Untersuchung, ob Und worauf achten Sie denn besonders oder was? Ja. besonders ich achte auf Stuhlkontinenz und Stuhlfarbe bei der digitalen rektale Untersuchung. Ja. Und auch bei der Inspektion gibt es Patienten blass oder ja, es könnte ein Anämie sein, weil wegen dieser Blutung vielleicht. Ja, okay. Und wo richten Sie denn Ihr Augenmerk besonders hin? Wo hat sie ihre Schmerzen? Ah, Schmerzen ist im Oberbauch und jetzt, Ja. ja, werde ich ein EKG schreiben lassen, am erstes. Sie wollen als erstes wollen Sie sie doch körperlich untersuchen. Ja, körperliche Untersuchung, aber achte ich auf diese Inspektion bei der Oberbauch. Gibt es hier Ja, aber Sie Narben? gucken ja nicht nur, sondern was machen Sie noch? Abtasten, Palpation, Ja. ja. Und was macht sie dann? Ja, ich meine, Palpation gibt es hier, ja, Loslastschmerz, Abwehrspinnung oder etwas Hochschmerz. Bretthart wegen dieser Perforation. Ja, okay, gut. Ja. Gut, was machen Sie weiter diagnostisch? Ja, Laboruntersuchung ist meine zweite Schritte, wie Blutbild, großes Blutbild und Entzündungsparameter, Nierenparameter und Gerinnungsparameter. Und hier gibt es auch ein Oberbauchschmerzen. Wir müssen Myokardinfarkt ausschließen. So, Ah ja, deswegen brauchen wir Herzenzyme wie Troponin Troponin, C3b. Und dann können wir auch D-Dimere machen. Und da die sind unsere Laborparameter und auch Stuhldiagnostik ist sehr wichtig. Hier gibt es Genau. Bieten, hier in Stuhl gibt er oder nicht. Und dann, ich werde mit dem apparative Untersuchung, bildgebende Untersuchung. Ja, was machen Sie da als erstes? Als erstes ist die als leichtes. Ich werde ein Abdomensonographie durchführen in erster Linie. Was erwarten Sie da? Hier gibt es eine Perforation oder andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ja, mein Sonografie ist nun nur für Ausfluss. Ich denke, dass, ja, das ist eine Perforation oder andere Blutung. Dann werde ich einen Röntgen Bauch durchführen, um hier gibt es Ileus oder andere Perforation gibt es noch nicht. Dann machen wir eine ja, wie mein Kollegen gesagt habe, ÖGD, Ja, genau. Gesophageal Duodenoskopie, und wie damit Mit Hilfe dieses Untersuchungsmethode können wir genauer sehen und beurteilen diese Geschwür oder Blutung oder etwas. Genau. Gut. Über die Abdomensono habe ich jetzt hier, können wir ausschließen, dass es was an der Galle oder was am Pankreas ist, ne? Ja, Gallen, Pankreas und Leberprobleme können wir Genau. ausschließen. Jo, dann gibt es noch einen bestimmten Test, den wir auch machen sollten. Bestimmten Test bei der Stuhl, Sie meinen? Das ist, glaube ich, kein Stuhltest. Bin mir aber Tumormarker. nicht ganz sicher. Ureaseschnelltest. Wo Ah ja, macht man das? wegen dieser Gastritis. Ich habe diese gehört, aber ich bin nicht Fach von diesem Bereich, inneren Bereich, aber vielleicht. Okay. Also Urea. ich weiß, dass es einen Urease-Schnelltest gibt zum HP-Nachweis. Ja. Oh. Können wir diese oder pH-Meter oder ich glaube, es ist nicht so seit jetzt. Ich Ja, weiß es nicht. also das ist hier noch so als Hinweis praktisch für den Magen, ob da eine Besiedlung ist, ne? Okay, danke schön. Ja, wir machen diese Ureas-Test für Magen. Magenbeschwerden. Dann, ja, als therapeutische Maßnahme können wir so schnell wie möglich einen Magenschützer wie Proton PPI fangen. Ja, und erst einmal müssen wir diese Hämoglobinwerte bestimmen. Das hier tiefe Anämie oder nicht. Ja, mein Kollege Urease-Test geschrieben. Und dann, wenn es sehr niedrig ist, diese Hämoglobinwert, können wir eine Bluttransfusion planen. Vielleicht ja, wenn es möglich ist. Ja, aber die Patientin ist wach und vigilant. Ich glaube, braucht nicht keine Bluttransfusion. Und diese, ja, wenn gibt es hier Geschwür und Blutung, Herz, können wir mit Hilfe dieser ÖGD eine Behandlungstherapie durchführen, wie Ja, also man Cauterisation. kann schon praktisch, während man guckt, kann man auch behandeln, ne? Ja, Ja, wenn ja. ich mal gucke, kann man behandelt auch. Und ja, als Dauermedikation nach diesem Eingriff können wir 6-monatige PPI-Therapie durchführen. Ja. Ja, und wir empfehlen die Patienten, vermeidet auf Kaffee, schwarzes Essen, Alkohol, Nikotin, ja, Genau, ja. Tabakkonsum auch. Und ja, das war ich Okay, glaube. gut. Ja, dann gucken Sie mal, was Sie rausfinden bei der guten Frau Meier und halten Sie mich auf dem Laufenden, was für Ergebnisse rausgekommen sind. Ja, Ja, ja. gut. Wie bitte? Ich habe nicht bemerkt, dass. Halten Sie mich über die Ergebnisse auf dem Laufenden. Also ich entlasse Sie jetzt, dass Ja, Sie ja, sich um ja. Ihre Patientin Frau, kümmern. ja, okay. Frau Maya, wir haben alle Ergebnisse bekommen und jetzt leider Ihnen sagen, dass Sie hier bei uns mehr als 2 oder 3 Tage bleiben. Weil wir haben, ja, leider, wir Ja, haben. Doktor, wir können jetzt abbrechen. Wir brechen jetzt ab. Ne? Okay. Jetzt ist unser Gespräch zu Ende. Und wir machen jetzt Manöverkritik. Ja? Okay, ich verstehe. Okay, danke schön. Ja, gut. Ne? Ja, hat jemand zum Bericht irgendwas zu sagen? Rias-Test mit Gastroskopie durchführen, durchführen können. Nochmal bitte. Rias-Test. Ach, Urease Ureas-Schnelltest, macht man Schnelltest. bei der ÖGD mit. Ah ja, Ja. okay. Genau. Gut. Und ja, sprachlich haben Sie unheimlich gut angefangen. Und es wurde dann im Laufe der Zeit immer ein bisschen chaotischer. Ja. man kann sie gut verstehen. Sie sprechen sehr zügig, ja. Aber grammatikalisch machen sie einen Haufen Dreher rein, ja. Ja, viele Fehler. Satzstellung stimmt nicht so ganz. Und dann, also wenn ich immer unterbrochen hätte, wären wir in 2 Stunden noch nicht fertig, ja. Also ich habe sie durchlaufen lassen. Es ist ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie einen Punkt zu machen, zu sagen, boah, wo hapert es denn? Ja, also sie fühlen sich sehr sicher in der Sprache, aber sie machen eigentlich Ja. noch ziemlich viele kleine Fehler. Das ist nichts, was die Verständigung eigentlich einschränkt. Ich habe ja nie zwischendurch gefragt, hä, was haben Sie gesagt? Ja, oder wie meinen Sie das? Sondern Ja, ich verstehe. es fällt mir halt nur auf, dass so Satzstellung und sowas wirklich ziemlich durcheinander ist. Ja, eine Sache haben Sie hartnäckig irgendwie ignoriert. Und zwar, die Patientin hat gesagt, dass sie schon seit Wochen Bauchschmerzen hat und dass die immer schlechter werden. Und jetzt gekommen in die Klinik ist sie aus dem einfachen Grund, weil sie sich erschrocken hat über diese Blutbeimengung im Stuhl. Ja, also, und sie haben gesagt, sie hat seit gestern Bauchschmerzen gehabt. Nee, das stimmt ja nicht. Ne? Also, das ist effektiv eine falsche Info gewesen. Aber ansonsten haben sie ja schön komplett erzählt und haben auch da alles, was sie vorher abgefragt haben, gut erzählt. Augenblick, genau sehr. Ja, ups. Ja, und eigentlich auch Diagnose und Therapie, meine ich, haben Sie inhaltlich gut gesagt. Ja, haben Sie alles aufgeführt. Ich meine, klar, da kamen jetzt noch ein paar Zusätze von den Kollegen, aber gut, kann passieren. Aber eigentlich haben Sie schon sehr vollständig berichtet und ein gutes Bild gegeben und auch eine vernünftige Diagnose gestellt. Aber sprachlich war es, wie gesagt, noch so ein, ja, Viele, viele Fehler, ein ja, die bisschen haben sie. durcheinander. Ja, ich Ja? möchte. Ja? Ja. Ja, ich weiß, ich habe viele Mal diese. Versuchen Sie vielleicht ein bisschen Tempo rauszunehmen. Sie sprechen ja sehr schnell. Ich auch. Ja, aber. Ja, ich Ja. dachte am Anfang wegen dieser Melena, ich habe festgestellt, ja, das ist die Gastrointestinalblutung. Im Laufe der Zeit werde ich ein bisschen durcheinander, wurde ich, weil ich habe festgestellt, dass die Diagnose ist so, aber ich brauche immer mehr Fragen zu organisieren. Deswegen ja, habe ich ein Und bisschen. eine Sache ist mir aufgefallen. Am Anfang fand ich das als Patientin sehr nett, dass sie so mehrfach gesagt haben, ja, ich verstehe Sie, ja, ist gut. Also, aber wenn Sie das nach jeder Frage sagen, oder nach jeder Antwort, ja, dann wird es irgendwann ein bisschen abgenudelt, ja. Also jedes Mal muss man es nicht sagen, aber hin und wieder, ja, wenn was kompliziert ist, ja, Ja, dann kann man das sagen. ja. Ne? Danke Gut. schön. Also ich glaube, noch mal so ein bisschen sich bewusst machen, wie die Satzreihenfolge ist und also gerade für den Bericht, ja, im Geiste ein paar Vorformulierungen fertig haben, ja, dass man praktisch nur noch das Ergebnis einsetzen muss, ja, wäre nicht schlecht und ein bisschen mehr Ruhe reinbringen ins Sprechen, ja, Ja. dass ihnen diese Schnelligkeitsfehler nicht unterlaufen, ja, denn eigentlich sind sie mit der Sprache ziemlich gut vertraut, ja, aber wenn es dann so schnell geht, dann holpert es ein bisschen. Ja, Ne? danke, Ich denke, danke. also bei den Fragen am Anfang war es ja eigentlich relativ gut, Ne? Und wurde dann im Laufe des Gesprächs immer kritischer. Ja. Dankeschön für die alle Kritiken. Ja, gut. Ich hoffe, ich demotiviere Sie nicht zu sehr. Nee, Nein, aber nein, wir das müssen ja auch irgendwo ehrlich bleiben. Ne? alle Wenn ich brauchen allen Hilfe. sage, Mensch, ihr seid klasse, ja, dann wundern Sie sich, wenn Sie hinterher in der Prüfung Ärger kriegen, ja. Das ist keinem mitgenützt, ja. Insofern, ja. Ja, Grammatikfehler habe ich von einer meiner Kollegen schon diese Stoffe berichten, aber wegen dieser, ich verstehe sie gut, okay, klar. Ja, das war sehr hilfreich für mich. Ja, Vielen Dank. also wenn man das hin und wieder macht, ist okay, ne? Aber nicht nach jedem Ding, ne? Ja, dann wirkt es so ein bisschen aufgesetzt.